Hele, alle, alle, alle, truff, truff, truff, truff, truff. Verpeilt und verschadet, alle verballert, truff, truff, truff, truff, truff. Hele, alle, alle, alle, truff, truff, truff, truff, truff. Verpeilt und verschadet, alle verballert.